Guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen zu einer weiteren Nacht voller Wunder hier im Moulin Rouge. Oh, oh, oh, höre ich da ein Murren? Zwei. Sie sind enttäuscht, dass der Star unseres Etablissements nicht mehr bei uns auftritt. Aber nach diesem Skandal, der halb Paris erschüttert hat, was erwarten Sie denn, meine Herrschaft? Doch wenn die eine Schöne auch nicht mehr bei uns ist, wir haben noch viel Schönere, die kein Auge vergisst. Maurice, ab heute gehört diese Nummer dir.